Die Bühne. Der wichtigste Platz im Theater ist die Bühne. Dort wird Theater gespielt. Der Vorhang. Das ist ein großes Stück Stoff, das vor der Bühne hängt. Erst wenn der Vorhang aufgeht, beginnt das Theater. Der Sitz. Im Theater heißen die Plätze auch Sitze. Oft hat jeder Sitz eine eigene Nummer. Die Reihe. Die Sitze der Zuschauer formen lange Reihen. Auch sie haben eine Nummer. Wer in der ersten Reihe sitzt, sitzt direkt vor der Bühne. Der Platzanweiser. So nennt man die Leute, die im Theater arbeiten und den Gästen zeigen, wo ihr Sitz ist. Die Loge. Die Loge ist ein spezieller Raum mit Sitzplätzen. Logenplätze sind oft sehr teuer und nur für besondere Gäste.